Bayern 2 Nachtmix mit Noah Noack. Schon nach 2-3 Sekunden ist klar, hier wird Tennis gespielt. Das Geräusch, wenn der Ball geschlagen wird, dieser gleichbleibende Rhythmus, ein Sound und ein Beat, das klingt wie Musik. Tennis hat Popmusikerinnen und Musiker, DJs und Produzenten immer wieder inspiriert. Einige Tennisprofis waren und sind ja selbst Teil der Popkultur. Es gibt viele Songs über Steffi Graf, Boom Boom Boris Becker, Roger Federer, Rafael Nadal und Serena Williams. Die spannenderen Songs sind aber meist die, die Tennis als Metapher für die eigenen Gefühle und Probleme behandeln oder als Spiegel der Gesellschaft betrachten. Einen der schönsten Songs hat Lord aus Neuseeland geschrieben. Wir folgen ihr auf den Tennis Court. Don't you think that it's boring how people talk? Making smart with the words again. Well, I'm bored. Because I'm doing this for the thrill of it, killing it. Never not chasing a million things I want. I am only as young as the minute is, full of it, getting pumped up on the little bright things I bought. But I know they'll never own me. Baby, be the class clown. I'll be the beauty queen in tears. It's a new art form showing people how little we care. We're so happy, even when we're smiling. Let's go down to the tennis court and talk it up like, yeah. Pretty soon I'll be getting on my first plane. I'll see the veins of my city like they do in space. My head's filling up fast with the wicked games up in flames. How can I fuck with the fun again when I'm known? And my boys trip me up with their heads again, loving them. Everything's cool when we're all in line for the throne. But I know it's not forever. Baby, be the class clown. I'll be the beauty queen in tears. It's a new art form showing people how little we care. We're so happy, even when we're smiling out of fear. Let's go down to the tennis court and talk it up like, yeah. It looks alright in the pictures. Getting caught tight for the trip though. You could watch from your window. Baby, be the class clown. I'll be the beauty queen in tears. It's a new art form showing people how little we care. We're so happy, even when we're smiling out of fear. Let's go down to the tennis court and talk it up like, yeah. And talk it up like, yeah. And talk it up like, yeah. Let's go down to the tennis court and talk it up like, yeah. And talk it up like, yeah. And talk it up like, yeah. Let's go down to the tennis court and talk it up like, yeah. Lord mit Tennis Court aus dem Jahr 2013. Lord singt über die Einsamkeit und Isolation auf einem Tennisplatz. Aber sie fühlt sich nicht nur verloren, sondern singt hier auch von einem Moment der Befreiung. Der Tennisplatz als Ort für große Gefühle. Hier werden auch Gerüchte, Ängste und Sorgen ausgetauscht. Sogar nachts, wenn nebenan im Haus der Eltern eine Party läuft. Beim Tennis gibt es kein Unentschieden, nur Sieg oder Niederlage. Oft geht es stundenlang hin und her, mal oben, mal unten, mit viel Spannung und Nervenkitzel. Das hat auch viele Rapper und Hip-Hop-Bands in den letzten 40 Jahren inspiriert. So auch das englische Duo The Herbalizer, die auf Game, Set and Match wie angriffslustige Surf- und Volley-Doppelspezialisten klingen. Ladies and Gentlemen, introducing the track. I move it like Barry Allen without the chemicals and lightning. It's frightening how much of a gap is in between stuff I think's talent and pipe dreams that might be malice. But that's because I hate balance. When MC's on, I won't have it, cause that shit's too slow. I'm here to make crowds lose it faster. A conscious and old Duke's a hazard. Episode, credible, credible metaphors, never gonna let it go. Legible, emerald in his soul. Anyone who wants to listen, improbable about tough, the mission impossible. The catch up, you're missing about 10 years worth of practice and performance. Need a personal trainer, speech therapist, and actor coach. All I need's a retainer, crowd awareness, and a band that rocks the most. To the point of disclaimer. Deep warning, cruising the most convos. Cause you ain't say much and talk about stuff that I just won't promote. No, like all that gold just might get stole if you show off for peers. Know that that watch you bought will be worth less in a year. Save your tax receipt so your shit won't be in arrears. But I'll take your spots since you forgot rats how you got here. Rookie veterans say they smash it, but they need to drop the racket, the slack. In this game called pass to face it, I'm serving the aces and it's game, set, and match. I don't know sports and yet I still score. But not with your date, cause I got one. A night with the mic, feeling right, cause I talk some. Suave type shit, you can't resist, you'll wanna cop some. More by the end of the night, tell your friends it was awesome. A good time had by all and not even close to being cocky. My style's kinda off and it's all because you're sloppy. That I'm getting off like the law could never stop me. Thermodynamics, physics, or the ball, yo, they all just get a hockey. Stick to the net, cause I rep my country awfully. Good in the wrong way, so I'll stay my ass off these. Down and pick another suckers, cause I'm not a motherfucker that holds anything back on the mic ever. Clever, for the sake of being it, cause the culture suffers. You'll see words from the last three bars combined. Defines, motherfucker, never clever, culture suffers. But the rookie veterans say they smash it, but they need to drop the racket, the slack. In this game called pass to face it, I'm serving the aces and it's game, set, and match. Rookie veterans say they smash it, but they need to drop the racket, the slack. In this game called pass to face it, I'm serving the aces and it's game, set, and match. Yo, I don't know sports and yet I still score. Somehow, some way, keep coming like Prince Poe and Pharaoh Macho. The principle is never stop. Rocket fueling and then I launch at a speed that no speed trap's gonna capture poor rappers. And I'm not friends to the finances, nope. Just to the fact that the lines get dissed. Yeah. Due to a lack of variety, society in its entirety must tie these songs all day quietly. That shiesty, your true sobriety. Retire, please, or just play fuck off. Like having sex in the dark, you're the pawn that you play best. It's the stage, just frankly on a farm with the art and me with the palm. Not the tunes or liquid. Nope. Wondering what the fuck is this? Yes. Answer's next evolution. Yes, I'm a mutant, extra bone in this. Wanna call them, x-rays, you want them. I got them, I'll mail them, take them through slalom. To friends and sell them on eBay, I want my cut. Joke's over like a vulture, shit's corny, a little bit too much. For my taste, check my space, might make 2 million friends, but not have 1% of talent, that is my point of view, like rapping is fun. Yes, this isn't Irby, you didn't even need to ask once. Rookie veterans say they smash it, but they need to drop the racket, the slack. In this game called pass to face it, I'm serving the aces and it's game, set, and match. Rookie veterans say they smash it, but they need to drop the racket, the slack. In this game called pass to face it, I'm serving the aces and it's game, set, and match. Yo, I don't know sports and yet I still score. It's like this. It's like about like this. It's like this. Game, Set and Match. Mit einem unerreichbaren Aufschlagass beenden The Herbalizer 2008 auch ihr tolles Album Same as It Never Was. Wir bleiben in England und gehen 40 Jahre zurück. Cream fragen ironisch: Anyone for tennis? Anyone for tennis? Once upon a time in the valley of the tears, the auctioneer is bidding for a box of fading ears, and the elephants are dancing on the graves of squealing mice. Anyone for tennis? Wouldn't that be nice? And the ice creams are all melting on the streets of bloody beer, while the beggars stain the pavements with fluorescent Christmas cheer. And the Bentley driving guru is putting up his price. Anyone for tennis? Wouldn't that be nice? Waren das mit Anyone for Tennis. Diesen schönen psychedelischen Folksong mit dem sommerleichten Tanzswing hat Eric Clapton geschrieben. Die Redewendung Anyone for Tennis verwendete George Bernard Shaw 1914 in einem Theaterstück, um die Reichen, die Snobs aus der Upper Class zu parodieren. Ebenso Monty Python. Bei Eric Clapton und Cream tauchen in Anyone for Tennis unterschwellig der Vietnamkrieg, der Hunger in der Welt und andere existenzielle Probleme auf. Anyone for Tennis von Cream wurde das Titelthema im Film The Savage Seven, ein Action-Thriller mit einer Handvoll von Outlaws einer Motorradgang. Jetzt aber zurück auf den Tennisplatz zu Courting aus Liverpool. Tennis. place on the side, you're a night in the Holiday Inn. I'm a breakfast bar, the usual toast in conveyor belt. This is not your name, you don't own it, and we cannot share it anymore. I've grown up so much since Tuesday, and I can count the hairs on my chest now. All the best to the sleigh bell operator. But I can go on alone. This is a solo project, and the hits will be stronger for it. Been playing ball for over a year. Been playing ball for over a year. Just playing tennis. Just playing tennis. Tennis, Courting waren das. Sänger Murphy O'Neill vergleicht ein Tennismatch mit dem Auf und Ab in seiner Beziehung und den aktuellen Problemen in seinem Heimatland. Er schimpft über das abgefuckte Brexit Britain, die dekadente Upper Class, die einfach weiter Tennis spielt, während die einfachen Leute, die Common People, mit dem Chaos kämpfen und schauen müssen, wie sie über die Runden kommen. Tennis, der weiße Sport, galt lange als Freizeitvergnügen der Reichen und Adeligen. Da wollten viele lieber nicht dazugehören. Lieber kein Geld und dafür jung, cool und anders unterwegs. Ich wünschte, ich würde mich für Tennis interessieren, sangen Tokotronic. Ich wünschte, ich würde mich für Tennis vor dem Sturmsinn zu kapitulieren. Ich wünschte, ich würde mich für Tennis interessieren. Thank you. Ich wünschte, ich würde mich für Tennis interessieren. Schon 1996 waren Tokotronic mit ihrer ganz speziellen Ironie unterwegs. Da spielte Boris Becker gerade seine letzten Matches. Dagegen gab es bei Deichkind immer voll auf die 12. In Remi-Demi feiern sie die Eltern von Freunden, die zu einem Tennisturnier gefahren sind. Heißt, sturmfrei in der herrschaftlichen Bude. Remi-Demi, Deichkind legen wie immer alles in Schutt und Asche. Zurück zum kontemplativen, meditativen Sound von Tennis. Hier kommt Castle Beat. Thank you. Tennis. Josh Wang alias Castle Beat aus New York mit seiner Tennis-Meditation von 2018. 4 Jahre früher hat James Murphy, der Kopf des LCD Sound Systems, ein Experiment gewagt und aus Tennisdaten Musik generiert. IBM zeichnete 2014 bei den US Open, dem Grand Slam Turnier in New York, sämtliche Daten aller Tennismatches auf. So zum Beispiel die Aufschlagsgeschwindigkeit, die Zahl der Vorhand-Topspins und Volleys, Rückhand-Slices und Stoppbälle. Einfach alles zeichnete IBM auf und gab diese Tennis-Big Data James Murphy, der daraus mit Hilfe eines speziellen Sequencers Tracks erstellte. Und so klingt das dann. Wir hören Match 187 aus dem Album Remixes with Tennis Data. James Murphy mit Match 187. Tennis und Computertechnik ergibt ein gutes Match. Algorithmisch generierte Soundscapes nannte James Murphy sein Album. Aus den Flugkurven von Bällen entstehen minimale Keyboard-Melodien und Sounds. Tennis und Computersounds, das passte einfach schon immer. Das erste Computerspiel der Welt hieß Tennis for Two und wurde 1958 in den USA präsentiert. Auch Pong, eines der ersten Videospiele, wurde vom Tennis beeinflusst. 2 Balken, ein Ball, minimalistischer Sound und monotone Wiederholung. Das faszinierte auch New Wave Bands in Deutschland. Hier schlagen 0815 1000 gelbe Tennisbälle. Tennisbälle schlagen sie an ihrer Kette. 0815 mit 1000 gelbe Tennisbälle von 1981, gemixt von Kurt Dahlke, bekannt von den Fehlfarben, der Plan und als Pyrolator. Die Minimal Wave Band 0815 hat mit der gleichnamigen Düsseldorfer Rechtsrockband aus den 90er Jahren nichts zu tun. Und damit zurück zu den ersten Sounds und Beats dieser Sendung. Die waren aus dem Stück 40 Love von DJ Kotze. Jetzt hören wir das länger. Thank you. Stefan Kozala alias DJ Kotze mit 40 Love, in der deutschen Tenniszählweise 40-0. Eigentlich ist es verwunderlich, dass Kraftwerk nie ein Stück über Tennis produziert haben. Kraftwerk sind halt leidenschaftliche Radfahrer. Aber es gibt einige Musikerinnen und Musiker, die ihre Affinität zu Tennis bereits im Bandnamen zeigen. Neben dem japanischen Duo Tennis Coats fallen mir da sofort Elena Moore und Patrick Riley aus Denver ein, die als Tennis wunderschöne Songs schreiben. Hier kommt mein Liebster, Need Your Love. Tennis mit ihrem sehnsüchtigen Need Your Love. Und wir kommen nochmal zum Hip-Hop. Rapper Young Lungs vergleicht seine tägliche Routine und seinen Traum von einem Hit mit Tennisprofis. Hey, you kill me, I'ma let it run into the bag like I'm so athletic. I've been up since six, making hits like tennis. I've been on fire, I just need my credit. Wanna go far, need to change my settings. Reaching for the stars so my feet touch heaven. Haven't had first, bitch, already want seconds. Wanna be on top, popping off like a fofo. Life been going fast, I've been trying not to go slow. I just hit the gas, now I'm faded, going slow-mo. You think you gon' pass, but you trippin', that's a no-go. But you know I'm sick, got me spittin' like a soto. I was out in Europe, then they stopped me for some photos. I've been really workin', I'm so tired of being broke, though. I just want a couple, change my shawty like some rose gold. Different substances for the mindset, I wanna take me out of. I've been overthinking about popping just like a semi-auto. Always breaking bread with my team, no, don't wanna do shit without them. I'ma leave some bitches to feel like there's some Balenciagas. I just wanna go put a condo up on your wrist. Take a shopping, might hit Toronto, I'm with my bitch. I've been taking flights, different time zones from where I live. Chasing Benz, I won't be the Pablo of all this shit. Let the talk, I don't talk, I get it. Yeah, you know I'm about to dip it, kill me, I'ma let it. Run into the bag like I'm so athletic. I've been up since six, making hits like ten. I've been on fire, I just need my credit. Wanna go far, need to change my settings. Reaching for the stars so my feet touch heaven. Haven't had first, bitch, already want seconds. 100 meter dash when I step out. She say I'm the best out. I just had to go and get some shit up on my chest now. Hotel I just checked out, shows I'm about to sell out. I spent way too long up in this city, need to get out. I've been over it, don't even move it slower. They told me that I'd be nowhere, I had to go keep composure. I never be losing focus, I'm colder than Minnesota. And trying to be on the post. There's a pressure up on my shoulders. Yeah, slowly moving up and going up, cause I ain't rich. If I'm taking shots, you better hope that I just miss. Popping up at y'all like I've been gripping on the pistol. Shawty think I'm cool, she wanna blow me like a whistle. Way too far ahead and they just copy like a stencil. Made a couple racks and now I want myself a Benz. I've been going crazy, I ain't talking about my mental. Need a couple whips and I ain't talking about no razors. Let the talk, I don't talk, I get it. Yeah, you know I'm about to dip it, kill me, I'ma let it. Run into the bag like I'm so athletic. I've been up since six, making hits like tennis. I've been on fire, I just need my credit. Wanna go far, need to change my settings. Reaching for the stars so my feet touch heaven. Haven't had first, bitch, already want seconds. Young Lungs mit Tennis. Damit steht es 6-6 in diesem Pop and Rewind Tennis Match und wir spielen den finalen Tiebreak. Alle Ausgaben von Pop and Rewind könnt ihr in der ARD Audiothek ein Jahr lang nachhören. Noe Noack bedankt sich fürs Zuhören und verabschiedet sich mit Repeater, Aufschlag DJ Tennis aus Italien. Morgen auf Bayern 2. In Memoriam Karl Ludwig Reichert. Also ich bin nicht milder geworden, im Gegenteil. Wir waren immer noch zu zahm, wir waren immer noch zu brav und wir haben uns zu wenig gewehrt. Autor und Musiker, Privatgelehrter, Moderator und Freigeist. Ich sage immer, der Musik ist es wirklich wurscht. Der Literatur ist es auch wurscht, wer sie erfunden hat. Hauptsache, sie wird gemacht und geschrieben. Im Alter von 77 Jahren ist Karl Ludwig Reichert gestorben. Gibt es einen Songtitel, der über ihrem Leben stehen könnte? Na, aber Gedicht. Jedes Mal, wenn ich meinen Kasperlkopf im Spiegel anschaue, kriege ich eine Sauburt und weiß nicht warum. In Memoriam Karl Ludwig Reichert. Morgen kurz nach 16 Uhr Bayern 2. Der nächste Nachtmix läuft morgen um 23.05 Uhr auf Bayern 2. Eine schöne Auswahl an Musiksendungen und handgepickten Playlisten von den Nachtmix-DJs gibt's in der ARD-Audiothek unter Pop and Rewind. Grenzenlos hören. Bayern 2. Nachrichten. 24 Uhr. Die Nachrichten des Bayerischen Rundfunks mit Diana Gaul. Berlin. Bundesverkehrsminister Wissing hat die Notwendigkeit zusätzlicher Milliarden für die Bahn betont. Der FDP-Politiker sagte bei den Haushaltsberatungen im Bundestag, die Schieneninfrastruktur sei jahrzehntelang vernachlässigt und an ihre Grenzen gebracht worden. Das Verkehrsministerium kann für nächstes Jahr mit rund 39 Milliarden Euro rechnen, was einem Plus von 3 Milliarden entspricht. Athen. Bei den schweren Unwettern in Griechenland ist ein weiteres Todesopfer gefunden worden. In einem Dorf im Osten der Hafenstadt Volos entdeckte die Feuerwehr die Leiche einer Frau, wie Medien meldeten. Damit stieg die Zahl der Todesopfer in Griechenland auf 3. In vielen Regionen gilt ein Fahrverbot und die Bewohner sind aufgefordert, angesichts der enormen Wassermengen die Häuser nicht zu verlassen. Auch Istanbul in der Türkei erlebt schwere Unwetter. Hunderte Häuser wurden überflutet. In Bulgarien löste ein Sturm Überschwemmungen an der südlichen Schwarzmeerküste aus. Wiesbaden. In der ersten Hälfte dieses Jahres ist der Strom in Deutschland überwiegend aus erneuerbaren Energiequellen erzeugt worden. Laut Statistischem Bundesamt lag der Anteil bei rund 53% im Vergleich zu rund 48% im selben Zeitraum des Vorjahres. Wichtigster Energieträger für Strom war die Windkraft, gefolgt von der Sonnenenergie. Berlin. Das Gesundheitsministerium hat einen Bericht zurückgewiesen, wonach der Bund keine Corona-Impfstoffe des Herstellers Moderna mehr bezahlt. Laut einer Sprecherin werden auch diese Impfstoffe geliefert und bezahlt, wenn Ärzte ihn verordnen. Es gäbe für den angepassten Impfstoff von Moderna nur noch keine Zulassung. Das Verfahren sei noch nicht abgeschlossen. Zuvor hatte die Rheinische Post berichtet, der Bund zahle offenbar nur noch den Impfstoff von BioNTech. Zum Sport. Bei der Basketball-WM steht die deutsche Nationalmannschaft im Halbfinale. Im Viertelfinale gewann das Team knapp mit 81-79 gegen Außenseiter Lettland. Für die Deutschen ist es das erste WM-Halbfinale seit 2002. Dabei treffen sie am morgigen Freitag auf den hohen Favoriten USA. Das Wetter in Deutschland. In der Nacht meist sternenklar, nur vereinzelt Dunst- und Nebelfelder. Die Temperaturen gehen zurück auf 19 Grad auf den ostfriesischen Inseln bis 5 Grad im Bayerischen Wald. Der Tag bringt meist Sonnenschein, nur ganz im Norden Schleierwolken mit Höchstwerten von 23 bis 32 Grad. Auch am Freitag und am Wochenende hält das Hochdruckwetter an. Soweit die Nachrichten. Es ist 0:03 Uhr. Bayern 2. Gedanken zum Tag. Sehen wir etwas Schönes? Hören wir etwas Schönes? Etwas von der Qualität, dass es uns im Moment den Atem nimmt? Dann sind wir ganz bei uns. Aber auch ganz in diesem Schönen. Für diesen Moment sind wir im Lot. Sind wir verbunden mit Innenwelt und Außenwelt, ohne dies bewusst zu wollen. Es ist eigentlich ein mystischer Moment. Da ist keine Frage nach Sinn, weil der Sinn bis in die tiefsten Poren hinein erlebt wird. Es ist das Erleben von Ewigkeit in der Gegenwart. Wir können das Schöne suchen, immer wieder. Und auch das könnte ein Ziel sein, das Schöne im eigenen Leben, in dieser Welt zu vermehren, nicht das Hässliche. Wohl wissend, dass das Schöne und das Hässliche zusammengehören. Aber kann man es sich in der heutigen Welt überhaupt leisten, der Seele mehr Zeit zu geben? Die Seele überhaupt als ein Organ zu betrachten, das der Aufmerksamkeit, der Pflege bedarf, damit die Welt nicht gemütlos wird, damit wir unsere Lebendigkeit, unsere Beziehungsfähigkeit nicht verlieren? Stellen wir uns vor, wir sind alt, vielleicht sogar sehr alt. Was würden wir anders machen, wenn wir noch einmal von vorne beginnen könnten? Wofür würden wir unsere Zeit einsetzen? Und warum mit der Erfüllung all dieser Wünsche warten? Noch ist Zeit. Noch hat man Zeit. Das waren Gedanken zum Tag von Verena Kast.